الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers vom Herzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, die Tatsache, dass es den Islam gibt und Leute gibt, die dem Islam und seinen Anhängern feindlich gesinnt sind, ist eine Sache, die man nicht verkennen kann und eine Sache, von der uns Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim schon lange berichtet hat. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß: Und so haben wir in jeder Stadt ihre größten Übeltäter bestimmt, damit sie darin Ränke schmieden. Und sie schmieden Ränke in Wirklichkeit nur gegen sich selbst. Aber sie merken es nicht. Möge Allah uns davor bewahren, dass wir Ränke gegen uns selbst schmieden. Diese Ränkeschmiederei ist eine Sache, die schon vor dem Islam, damit meine ich jetzt die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Islam war ja schon vorher da, aber bevor der Islam in diesem Sinne kam, schon vorhanden war. Während der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhanden war, ebenfalls, Allah sagt ihm sinngemäß, genauso, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie es in Mekka Köpfe gibt, Führer gibt, die zum Unheil aufrufen und Ränke gegen dich schmieden, das gab es auch früher unter jeder Gemeinschaft, in der es einen Prophet gegeben hat. Das ist also nichts Besonderes, nichts Neues. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch ebenfalls, Ränke haben bereits diejenigen vor ihnen geschmiedet, aber alles an Ränken ist bei Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir diese Sache nicht, liebe Geschwister, damit du Angst bekommst und damit du befürchtest, dass sie gegen dich was planen, gegen die Muslime und weiß nicht was, sondern einfach, denn die Tatsache, dass er subhanahu wa ta'ala dir das mitteilt, als wollte er dir sagen, zwischen zwei Klammern, wisse, dass ich alles weiß. Wisse, dass ich meine Feinde und deine Feinde kenne. Wisse, dass mein Wissen alles umfasst und es nichts gibt, was mir aus den Augen kommt. Er subhanahu wa ta'ala sagte in einer anderen Ayah, und sie schmieden Ränke, aber auch Allah schmiedet Ränke und Allah ist der beste Ränkeschmied. Und diese Gegenwartsform in der arabischen Sprache, dieser Präsenz, weist darauf hin, dass diese Sache auch in der Zukunft weiterhin so bleiben wird. Insofern, das ist nichts Verwundernswertes. Und wenn wir heutzutage, natürlich könnte jemand kommen und sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, was du da behauptest. Wir sagen, nein, es geht nicht darum, dass wir glauben, dass zwei, drei Leute in irgendeinem Büro sitzen und die Welt planen und die Welt regieren. Das meinen wir nicht. Sondern was wir meinen ist, liebe Geschwister, dass derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala zum ersten Mal geschworen hat und gesagt hat, ich werde die gesamten Menschen und die Dschinn in die Hölle bringen, bis auf diejenigen, die von dir auserwählt worden sind. Derjenige Iblis, der diesen Schwur gemacht hat, ist der gleiche Dschinn, der auch heutzutage noch lebt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Bittgebet erhört, als er sagte, O Herr, gewähre mir Aufschub bis an den Tag, an dem sie auferstehen. Gewähre mir Aufschub, lass mich nicht sterben wie die anderen, sondern lass mir Zeit bis zum Yawm al-Qiyamah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihm, hat sein Bittgebet erhört. Und obwohl er ein Kafir war, der Iblis, trotzdem, Allah hat sein Gebet erhört. Und so bitten wir Allah azza wa jalla, dass er auch unsere Gebete erst recht erhört. Allahumma amin. Deswegen, liebe Geschwister, es ist die gleiche Menschheit, der gleiche Feind, ist das gleiche Spiel. Es kann sein, dass die Methoden sich von Zeit zu Zeit verändern. Und ich versuche an dieser Stelle, liebe Geschwister, natürlich mich ein bisschen zusammenzufassen. Zusammengefasst, liebe Geschwister, immer in der heutigen Zeit gibt es verschiedene Formen der Kampfansage an den Islam und seinen Anhängern. Das ist manchmal mit der Waffe, das ist manchmal durch die Medien. Das ist sehr unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Aber was sehr auffällig ist, dass sobald irgendwo, und ich sage das bewusst, ohne diese Gruppen zu kennen, ich sage nur das, was ihr und ich auch hören in den Medien und in den Nachrichten hören, sobald irgendwo, ob das in Syrien oder im Irak oder in Mali oder in Timbuktu oder wo auch immer, eine Gruppe von Menschen hervorkommt, die zu La ilaha illallah aufrufen, einladen, findest du, subhanallah al-azim, dass eine richtige Kampfansage gemacht wird. Und manchmal sogar, wie im Fall von Zentralafrika, hat die französische Regierung sogar eine ganze Armee, eine ganze Kompanie geschickt, um diese Terroristen, weil das bedeutet dann, man kann sie töten, wie man will. Das sind ja dann keine Menschen mehr. Man kann sie einfach abschlachten, ohne irgendeinen Grund. Und heute, subhanallah al-azim, noch bevor ich hier zum Minbar aufgestiegen bin, habe ich in den Nachrichten gehört, wie in Afghanistan wieder ein, natürlich die Afghanen werden sagen, das ist eine tägliche Sache, das ist nichts Besonderes, aber ich sage das nur, weil wir hier in Deutschland, wir kriegen nicht alles mit, was dort geschieht, aber wie heute in den Nachrichten kam, dass sie ein vierjähriges Kind getötet haben, ein vierjähriges Kind. Und was war die Begründung? Sie haben gesagt, das war Sturm, wir haben gedacht, das wäre ein Feind. Das ist auch wenn ein Feind ist, mein Vierjähriger, wie groß wird er sein? 2 Zentimeter, 3 Zentimeter. Das heißt, sie töten im Namen ihres Landes und sie töten im Namen der Menschenrechte und sie rechtfertigen das durch das Gesetz des Stärkeren. Im Irak findest du die Kampfansage anders. Nachdem der Boden vorbereitet worden ist, hat man dort einen schiitischen Mann eingesetzt, dessen Namen ich auf dieser Kanzel des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nennen möchte, hat man ihn eingesetzt, der auch im Iran vorher gelebt hat und der jetzt den Krieg erklärt hat gegen die Sunniten im Irak. Natürlich mit Vorbereitung einfach sie als Terroristen bezeichnen, dann kann man natürlich jede Sache durchbringen. Und wer glaubt, dass damals die NATO sich eingesetzt hat für die Muslime im Ex-Jugoslawien, der hat ein gutes Herz. Ebenso, liebe Geschwister, eines der Methoden, wodurch man versucht, die Muslime von innen zu zerstören, ist, dass man Leute sprechen lässt, die von ihnen hervorgegangen sind. Das heißt, dass man Heuchler von ihnen reden lässt im Namen der Muslime. Und das sehen wir in mehreren Fällen, gerade damit wir nicht so weit gehen, damit wir an einem Beispiel ein bisschen ausführlicher hier in Deutschland das betrachten. In Deutschland zum Beispiel, liebe Geschwister, die Anerkennung der islamischen Religion als Körperschaft öffentlichen Rechts, das bedeutet, dass der Islam gleichgestellt wird mit dem Judentum, mit dem Christentum, dass die Muslime ihre Zakat eintreiben dürfen von den Muslimen, genauso wie die Christen es machen mit der Kirchensteuer. Das ist ein Grund, dass sie Moscheen haben dürfen, dass sie und so weiter und so fort. Dieses Recht ist den Muslimen nicht gegeben. Das ist in Deutschland 90 verschiedenen Religionsgemeinschaften gegeben. 90. Du kannst mal zählen. Ich weiß nicht, ob du 90 Religionen auch zusammenkriegst. Ja? Da kannst du dir vorstellen, wie viele Anhänger es dann überhaupt noch geben wird in diesen einzelnen Religionsgemeinschaften. 90. Bahaismus sogar, das ist eine Gemeinschaft von 6.000 Menschen. Die Muslime in Deutschland, gemäß einer Statistik, die veröffentlicht worden ist im Innenministerium, betragen, liebe Geschwister, zwischen 3,8 und 4,2 Millionen Muslime. 3,8 bis 4,2. Also sagen wir ungefähr 4 Millionen Muslime ungefähr. Diese sind nicht anerkannt, aber 6.000 sind anerkannt. Und deswegen, liebe Geschwister, hat natürlich sich Iblis auch was ausdenken müssen in dieser Hinsicht, weil es kann ja nicht so weitergehen. Es ist klar, dass die Anerkennung des Islams kommen wird. Das glaube ich, da bin ich fest davon überzeugt. Nur die Frage ist, erstens einmal, welche Form des Islam wird anerkannt? Welche Form des Islam wird anerkannt? Die europäische Version des Islams oder der Islam, den wir verstehen aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Islam, den wir gelernt haben von Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i und Ahmad, ist diese Form des Islam gemeint oder eine andere Form des Islam von Leuten, die ich leider oder die ich bewusst nicht nennen möchte, weil ich finde, das ziemt sich nicht, solche Namen zu erwähnen auf der Kanzel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Drittens oder zweitens hat dann Iblis angefangen, natürlich versucht durch diese Heuchler, die nämlich islamische Wurzeln haben, arabische Wurzeln haben, dass sie Bücher schreiben in diesem Namen. Bücher schreiben, um dieses ekelhafte und dreckige Gedankengut unter die Muslime zu verbreiten. Natürlich, Alhamdulillah, wir lesen sowieso nicht viel, da macht das nicht viel aus. Aber es gibt einen größeren Teil der Bevölkerung, der leider liest, um diesen islamisch-europäischen Islam weiter zu verbreiten. Sie haben dann in der nächsten Instanz gesagt, wir schauen erstmal, wie ist eigentlich die Akzeptanz der Gesellschaft. Wir erkennen erst einmal die Ahmadiyya an. Die Ahmadiyya, liebe Geschwister, ist eine Gemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft, die dem Islam zugeschrieben wird. Das muss man sehen aus der Sicht der Deutschen. Meine, wir Muslime glauben nicht, dass wir glauben, sind Ungläubige. Sie haben mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Aber aus Sicht der Deutschen, sie sehen das natürlich als eine islamische Glaubensgemeinschaft. Und warum? Man sieht, wie ist die Akzeptanz unter der Gesellschaft. Das war im April letzten Jahres. Als nächsten Punkt, um natürlich langfristig zu planen, müssen wir anfangen bei den Kindern. Und deswegen wird der Islamunterricht eingeführt, obwohl der Islam noch gar nicht als Regierungsunterricht anerkannt ist, in Heilbronn sogar. Das heißt, der Islamunterricht findet bereits statt und dafür brauchen wir natürlich Islamlehrer. Deswegen wird in nächster Instanz gibt es schon seit Jahren mittlerweile, wird der Islam als Theologiestudium angeboten in der Universität von Münster und ich glaube auch anderswo. Damit eben Leute diese Lehre ausbilden, die nachher deine Kinder und mich unterrichten. Das heißt, du und ich, wir sind nicht das Ziel. Du und ich, das ist nicht das Ziel. Da wird keiner zu dir kommen, versuchen dich zu überzeugen von irgendetwas, was dem Islam widerspricht, sondern ihr Ziel ist langfristig. Sie wollen, dass jemand nur noch mit dem Namen übrig bleibt, Ibrahimovic zum Beispiel. Da denkst du, Mashallah, der ist ja Muslim. Der hat mit dem Islam nichts zu tun. Der ist ungläubiger vielleicht als Iblis, der Typ. Aber die Leute klatschen für ihn. Warum? Weil er hat einen islamischen Namen. Das war's. Dabei, der Mann hat Sachen gesagt, wo die Geschwister, die stoßen jeden Menschen aus dem Islam. Deswegen, liebe Geschwister, möchtest du, lieber Bruder, liebe Schwester, möchtest du, dass in 3 Generationen, nicht du, nicht mal deine Kinder, möchtest du, dass in 3 Generationen jemand kommt, der deinen Nachnamen trägt, aber mit dem Islam gar nichts zu tun hat? Ich denke, das ist ein Verbrechen, das man gegenüber seiner Nachkommenschaft tut, wenn man so etwas tut. Ich habe noch viel zu sagen, möchte aber diese Stelle beenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Falschheit als Falschheit zeigen, denn er ist dazu imstande. Und deswegen ist er derjenige, den wir darum zu bitten haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Augen öffnen, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist meine letzte Sache, die Ratschlag, die ich euch ans Herz legen möchte, ist, dass wir, liebe Geschwister, aufpassen, unsere Augen öffnen. Leute planen langfristig, generationenweit. Und wir sollten ebenfalls generationenweit planen, langfristig planen. Heute den ersten Baustein setzen, morgen den zweiten. Und irgendwann mal ist das Gebäude fertig. Und ich habe ebenfalls den Ratschlag, liebe Geschwister, den ich eigentlich jedem geben möchte, dass er schlecht denkt über diejenigen, die keine Muslime sind. Schlecht denkt, nicht gut denkt. Weil die grundsätzliche Feindseligkeit hat Allah Azza wa Jalla im Koran Karim erwähnt. Dieses Schlechtdenken bedeutet, dass man sich immer überlegt, was meint er eigentlich, wenn er das sagt? Will er wirklich für mich was Gutes? Der verkauft es als etwas Gutes. Aber ist es wirklich auch was Gutes für mich? Ist es langfristig was Gutes oder was Schlechtes für mich? Das ist diejenige Sache. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.